Was macht die Arbeit, junger Mann? Welche Arbeit? Na, irgendetwas werden Sie doch beschäftigt sein. Als persönlicher Referent des Generalkommissars. Danke. Es macht sich. Und Ihre? Wann bringen Sie uns den Schinderhannes? Wenn sich nicht allzu viele Dilettanten einmischen, vielleicht bald. Viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Wer da unbefugt mitrühren will, bekommt vom Chefkoch mit dem Löffel auf die Finger, wollen Sie sagen. So ist es. Man ist nervös in Paris. Man ist der Komödie langsam überdrüssig. Sie haben doch so ein schönes, warmes Plätzchen bei Gerichtspräsident Rebmann, junger Mann. Nett, dass Sie mich daran erinnern. Adieu, Bürger Becker. Herein. Ah, Falz, kommen Sie. Setzen Sie sich, junger Mann. Ich muss für ein paar Tage in den Hunsrück hinauf. Ein Treffen mit meinen Verbindungsleuten. Wir werden Geld brauchen. Und möglicherweise auch dieses noch. Dreiläufig. Ein neues Modell. Sehr handlich. Kartenmaterial haben Sie ja. Papiere, die Sie ausweisen, kann ich Ihnen nicht geben. Ich werde Ihnen auch nicht helfen können, wenn Sie in etwas hineingeraten. Am besten, Sie lassen sich nicht erwischen. Auf keinen Fall von Beckers Leuten. Von jetzt ab bis zur Beendigung der Aktion werde ich Ihren Namen nie gehört haben. Viel Glück. Finger weg! Wenn der Sturm im Walde braust, durch die Tannenwipfel saust, wenn der Wanderer zum Kamin bebend mit erschrocknem Sinn, o Hunterblitzen eilet, o dann ruht sich so gut. Und wir schließen Hand in Hand unser ewig Freundschaftsband. Was wollt ihr? In der Zeitung. Da steht was vom Schinderhannes. Ja, Mensch, du kannst doch lesen. Sag mal her. Ah ja. Also, er hat einen schlanken Wuchs, gewandten Körper, blonde Haare, die er bald im Zopfe trägt, bald auf den Rücken hängen lässt. Ein schönes, rundes Gesicht, ist etwas pockennarbig, 5 Schuh 6 Zoll hoch und ungefähr 28 Jahre alt. Er ist jetzt sehr gut und geschmackvoll gekleidet und gibt sich bald für einen Kaufmann, bald für einen Kurzwaren- oder Erdengeschirrhändler aus und führt sehr oft einen Esel bei sich, der auf beiden Seiten bepackt ist. Auf dem linken Rheinufer erschien er meistens in Jägeruniform mit einer kurzen doppelten Büchse und einem Jagdsackel versehen. Schön ist unser Aufenthalt, zum Palast wird uns der Wald. Wenn die Welt in Schlummer sinkt, wachen wir und lockend winkt. Rühmlich werde, nimmer ruht unser Mut. Und von unserer Tapferkeit weht die Erde weit und breit. Sagt mal, habt ihr ihn schon mal gesehen? Spricht der Herr mit uns? Ob ihr den Schinderhannes schon mal gesehen habt? Wen? Als ob man den sehen könnte. Käufe! Käufe! Käufe! Käufe Kleidas! Jacken! Hosen, Hüte, ich kaufe Kleidage. Na, etwas zu verkaufen, Herr? Ich zahle gut. Verkaufen? Nein, im Gegenteil. Kaufen möchte ich was. Kaufen? Ja. Ein Herr wie Sie? Bei einem Kleiderjeden? Nur, dass ich lach. Es ist eine Kostümfrage. Ich muss zu einem Ball. Ich möchte aussehen wie die Leute da. Die? Die. Oh, jetzt verstehe ich. Ja. Man wird sehr lachen über sie. Ein guter Witz. Man wird sich amüsieren. Hosen? Jacken? Hüte? Oh, mein Gott. Stinkt das? Das wimmelt doch von Ungeziefer. Sie werden sich gewöhnen. Der Mensch gewöhnt sich an viel. Aber ich vergaß. Sie werden das ja waschen lassen. Hier, ein Hut. Das ist schön. Ja. Nettes Lied vom Schinderhannes. Vom Schinderhannes. Ja, schrecklich. Ein schöner Rock. Ein schöner Rock. Den nehmen wir. Und hier die Hosen. Sehr stabil. Fast gar nicht gepflegt. Er wird ja manchmal schon auf Märkten gesehen. Junge Herr, ich kann Ihnen wirklich nichts sagen. Müssen Sie schon selber sehen. Und noch eine Weste? Ja? Dann soll ich sie bringen, euer Hochwohlgeboren? Nein, nicht nötig. Na gut, dann nicht. Hier, bitte. Oh, danke. Danke. Schon gut. Vielen Dank, euer Hochwohlgeboren. Käufe, Käufe, schöne Kledage. Käufe, Käufe, schöne Kledage. Du musst doch wissen, wo er ist. Weg. Verschwunden. Ja, was weiß ich denn wohin? Ich langweile mich. Wieso hast du ihn dir überhaupt wegnehmen lassen? Da kann doch nicht einfach einer daherkommen. Wenn er der Generalkommissar ist, kann er daherkommen. Es wird in Mainz ja wohl noch mehrere Leute geben, die Klavier spielen können. Wenn meine Tochter das schon nicht kann. Reitmann. Langeweile. Was heißt Langeweile? Ist doch lächerlich. Ich weiß einfach nicht, wo er ist. Punkt. Entweder stinken meine Lungen nicht mehr, oder ich habe mich schon an den Gestank gewöhnt. Lauschied. Was will ich in Lauschied? Sitzt er vielleicht im Wirtshaus und wartet auf mich? Warum suche ich diesen kleinen Strauchdieb? Warum gerate ich immer in Situationen, von denen ich nichts verstehe? Lauschied. Eins. Schutzgeld.